geschehen. Es wird Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes alles, doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein. Sich nah zu sein im Dunkeln, genügt das nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du ein